Der Blick in den Kopf. Stell dir vor, du willst gut zuhören. Wirklich. Du sitzt da, du versuchst es. Du bist bereit. Aber dann, boom! Dein Kopf macht einfach sein eigenes Ding. Drinnen ist keine Ruhe. Nie. Es ist eher, es ist nicht still. Es ist nicht geordnet. Es ist nicht, ich höre jetzt aufmerksam zu. Rockkonzert, Flohzirkus und ein explodierender Süßigkeitenautomat, und zwar gleichzeitig, in meinem Kopf. Und während die Lehrerin redet, passiert Folgendes. Deine Socke kratzt, lebensbedrohlich. Das Fenster macht wusch, war das ein Vogel? Dein Stift ist weg, war er je da? Dein Nachbar kritzelt einen Drachen, du willst auch einen Drachen? Der Bauch knurrt. Gibt's bald Essen? Was gibt's es? Gibt's was? Du willst aufzeigen, aber ach, schon wieder zu spät. Die Uhr tickt. Jeder einzelne Tick. Und plötzlich denkst du an Giraffen. Warum? Keine Ahnung. Giraffen eben. Und dann kommt der Satz, jetzt konzentrier dich doch mal. Und dein Inneres schreit, ich versuch's doch schon die ganze Zeit. ADHS ist nicht Faulheit. Es ist Kampf gegen den eigenen Kopf, jeden einzelnen Tag, jede einzelne Minute in einem Kopf, der immer auf volle Lautstärke läuft. Keine Pause, kein Mute-Button, dafür Fantasie, Tempo, Gefühl im Dauerfeuer.